Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten von früh bis spät und am Ende reicht Ihr Tageslohn gerade einmal für 3 Paprika. Eine große Packung Eier können Sie sich von Ihrer Arbeit schon nicht mehr leisten. Südafrika überstrahlt mit seiner Wirtschaftskraft alle anderen Staaten in der Region. Aber mehr als die Hälfte der Südafrikaner lebt von umgerechnet 2 Euro am Tag. Lebensmittelpreise machen Millionen von Südafrikanern zu Überlebenskünstlern. Einer von ihnen ist der junge Familienvater Patrick aus Kapstadt und Zeitfragenautor Tycho Schildbach hat mit ihm gesprochen. Siehst du, 18 Eier kosten wie viel? 39 Rand. 39 Rand. Ich liebe Eier. Aber bei diesen Preisen muss ich mich geschlagen geben. Patrick und ich stehen in einem Supermarkt vor Bergen eiergefüllter Pappschachteln. Desillusioniert zeigt der 30-Jährige auf das Preisschild. Umgerechnet 2,40 Euro für eine große Packung Eier. In anderen Supermärkten kostet die gleiche Packung sogar bis zu 5 Euro. Eine Woche zuvor. Kennengelernt habe ich Patrick bei seiner Arbeit als Tankstellenwart. Wir kommen ins Gespräch über Südafrika und die hohen Lebensmittelpreise. Er lädt mich direkt in einen kleinen Seitenraum der Tankstelle ein, wo ein Kollege gerade das Mittagessen für das 7-köpfige Team zubereitet. Kahle Wände. Ein Werbeplakat hängt schlaff in den Raum hinein. Darauf das Versprechen, wer hier tankt, dem geht es gut. Patrick sitzt unruhig auf seinem Stuhl, lässt sein Handy durch die Finger gleiten und erzählt. Um Lebensmittel für meine Familie zu kaufen, gebe ich ungefähr 1.500 bis 1.800 Rand im Monat aus. Von meinem Gehalt bleibt mir nichts, absolut nichts zum Ansparen übrig. Mit seiner Arbeit an der Zapfsäule kommt Patrick mit Trinkgeldern auf 4.500 Rand, umgerechnet 270 Euro im Monat. Das muss reichen für sich, seine Freundin, die eigenen 3 Kinder und seine beiden Neffen. Patrick möchte mir zeigen, was es heißt, mit 270 Euro 7 Mägen zu füllen. In ein paar Tagen werde ich ihn wieder treffen. Wir wollen zusammen einkaufen gehen. Im Regierungsviertel von Kapstadt. Ich frage mich, wissen die Politiker überhaupt, was der Supermarktbesuch für Südafrikaner wie Patrick bedeutet? Und tun sie etwas? Pieter von Dalen sitzt für die größte Oppositionspartei, die Demokratische Allianz, im Parlament und im Landwirtschaftsausschuss. Er verteidigt die Politik. Wir schauen genau auf die Faktoren, die die Preise beeinflussen. Wir diskutieren das Thema oft und wo wir helfen können, tun wir es. Können Sie mir sagen, was beim letzten Mal besprochen wurde? Wir haben einige Empfehlungen gemacht, welche weiteren Produkte mehrwertsteuerfrei verkauft werden sollen. Außerdem haben wir geschaut, wie wir die Herstellungskosten verringern können. Seit 1991 gibt es eine Liste mit inzwischen 19 Grundnahrungsmitteln, die mehrwertsteuerbefreit verkauft werden. Dazu gehören Milch, Brot und auch Eier. Van Dalen nennt 3 Gründe, weshalb die Preise dennoch so hoch sind. Den Strompreis, die Ölkosten und den schwachen Rand. Allerdings, Südafrika stellt die meisten Lebensmittel selbst her. Meine Nachfrage, ob nicht auch Gier im Einzelhandel eine Rolle spiele, weist er zurück. Jeder, der meint, es gäbe keinen Wettbewerb, kann die Wettbewerbskommission beauftragen. So läuft es nun einmal im freien Markt. Jeder hat die freie Wahl, wo er einkauft. Der freie Markt als Wächter gegen überhöhte Preise. Wie weit die Gehälter des freien Marktes den Preisen des freien Marktes gewappnet sind, wird für mich spürbar, als ich Patrick, den Tankstellenwart, wieder treffe. Der Familienvater lebt im Township. Dorthin laufen, für mich zu gefährlich. Er holt mich deshalb mit dem Auto eines Freundes ab. Diesen Monat wartet er noch auf sein Gehalt. Heute reicht das Budget nur für das Allernötigste. Im Supermarkt. Patrick läuft zwischen den Gängen hin und her, vergleicht Preise und Mengenangaben. Die Dose mit den Bohnen mustert er, stellt sie zurück. Dafür greift er 1 Liter Milch für seine Tochter. Vor jedem Preisschild das Gleiche. Innehalten, rechnen, grübeln, entscheiden. Das ist im Angebot, lass uns das hier nehmen. Ich ziehe den Preis vom anderen Angebot ab. Dann bin ich bei ca. 200 Rand. To be honest, that's das ist ganz schön viel Mathe. Ich bin total verwirrt. Ja, aber wenn we have to. Ja, das musst du machen. Wer nicht nachrechnet, zahlt mehr. Am Regal mit den Tütensuppen verrät Patrick mir einen Trick. Ich öffne alle diese Packungen und mische sie in einer Dose. Du mischst also die billigen Suppen mit den teureren? Ja, das muss man machen. Dann schmeckt es fast wie die teuren Suppen. Und dann stehen wir vor dem Regal mit den Eiern. Ich erzähle Patrick von meinem Treffen mit dem Politiker und davon, dass Eier sogar ohne Mehrwertsteuer verkauft werden. Da grinst er spöttisch. Er kann es nicht glauben. Davon hat er noch nie gehört. They say so. I don't know about the zero VAT. Wir verstauen seine Einkaufstaschen im Kofferraum. Darin Mehl, Reis, Margarine, Suppen und Milch. Eier hat Patrick zuletzt Anfang des Jahres gegessen. Er ist frustriert. Das tut weh. Ich kann meinem Kind nicht einmal eine Tüte Chips kaufen. Denn ich weiß, das Geld reicht nur fürs Wesentliche. Ich bin kein undankbarer Mensch. Aber bei mir im Viertel, da gibt es einfach keinen Fortschritt.